Deutschlandfunk, Rock etc. Rock'n'Roll ist zugegeben eine simple, aber dennoch faszinierende Musik, die seit bald 50 Jahren die Zuhörer begeistert. George Thorogood spielt Rock'n'Roll, puristisch, rau und wild, laut und ungestüm. Der amerikanische Gitarrist macht das jetzt seit über 20 Jahren. Er spielt die Klassiker von schwarzen Bluesgrößen, weißen Rock'n'Roll-Helden und ab und zu auch mal eine eigene Komposition. Knut Brinzner traf George Thorogood an einem ungewöhnlichen Ort bei einem Konzert in einer Millionärssiedlung in Florida. Wahrscheinlich waren Sie schon mal in Florida. Haben sich gefreut über das schöne Wetter, das Klima, subtropisch sozusagen, die Palmen, die Sümpfe, die komplette Kunstwelt Disney World, das vermeintlich mondäne Miami, die Palmen, Orlando, Lauderdale, West Palm Beach. Ein See, der Lake Worth, eine endlose Uferpromenade, die Clematis Street mit ihren Clubs, junge Menschen, ein bisschen Geld. Fine City, wird George Thorogood am Abend von der Bühne herunter sagen zu dieser Stadt, die so ist, wie US-amerikanische Städte eben sind. Für einen Abstecher nach Palm Beach hat ihm die Zeit gefehlt. Palm Beach ist über eine der Brücken hinterm See. Palm Beach ist richtig Geld, Häuser wie an der Riviera, Boutiquen wie in, sagen wir, Paris, Hamburg und New York, Nippes wie sonst nirgendwo. Der Schick ist importiert, manch großes Auto auch Südflorida. In West Palm Beach findet zum fünften Mal das Sunfest statt. 3 Tage lang auf erwähnter Uferpromenade an erwähntem See. El Jarreau, Hootie and the Blowfish, Los Lobos, Randy Newman, Isaac Hayes, viel Karibik, ein wenig Kuba und er, George Thorogood. George Thorogood and the Destroyers, Slow Ride with Georgie in the Nighttime, Baby, It's the Right Time. Langsam geht die Sonne unter, the sky is crying, look at the tears roll down the street. was im Original von Elmer James eines der traurigsten Lieder überhaupt war. Bei Eric Clapton auf der Platte mit dem Hund vorne drauf ein einziger langer Atem. Bei ihm, Thorogood, war The Sky's Crying, Look at the Tears Roll Down the Street ein eckiger, verschrobener Bluesrock-Großstadt-Blues. Er verstand, seine Vorbilder zu nutzen. Robert Johnson, Hank Williams, Hound Dog Taylor, Chuck Berry, Earl Hooker, John Lee Hooker, Alice McDaniel, besser bekannt als Bo Diddley und immer wieder Elmer James. Leise und laut zugleich, wild irgendwie die fremden Songs, aber auch zähmend forsch. Obwohl, wie er meint, man in dieser Stadt den Blues kaum haben kann. Das Publikum vor ihm sitzt und liegt im Gras und auf den mitgebrachten Decken, mitsingend, mit Zigarette, mit Bourbon, mit Scotch, mit Bier. Dann nimmt er sein Stirnband ab und für einen Augenblick sieht er aus wie ein kleiner Junge. Rock'n'Roll ist unschuldig und die Destroyers, seine Bandmitglieder, Bill Blau, Hank Carter, Jeff Simon und Jim Sula nicken. Sie werden es wissen. Simon und Blau sind seit mehr als 20 Jahren bei ihm. Schauen Sie auf die erste Schallplatte, Sie finden die Namen wieder. Damals klang die Band wie 1957, nicht wie 1975. Unter freiem Himmel, ein Flugzeug fliegt vorbei, Wasser überall, the sky is crying, look at the tears roll down the street. The sky is crying, look at the tears roll down the street. Crying, look at the tears roll down the street. I'm feeling sad and lonely, baby, just left me. Like to, it's a bold sound, you know. It's not. It's like Joni Mitchell's sound is very gentle. Paul Simon's sound is very. It's sophisticated. Ours is a little rough. Ein kräftiger Klang sei das, was sie machen würden, meint Thorogood. Der von Joni Mitchell sei vornehm und wohlerzogen. Der von Paul Simon kultiviert und unser. Er grinst dabei rau. Die erste Platte hieß schlicht George Thorogood and the Destroyers. Die erste Platte, das war eine prekäre Angelegenheit. Wir hatten dreimal versucht, sie aufzunehmen. Irgendwann klappte es dann. Und mit dem Ergebnis war ich mehr als unzufrieden. Das erste Album. Wir hätten nur eine Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen, hatten sie uns gesagt. Die Aufmerksamkeit, die wir erzielten, war enorm. Wir kamen ins Radio, wir kamen in die Clubs. Aufmerksamkeit im ganzen Land, vielleicht sogar weltweit. Es mag merkwürdig erscheinen, wenn ich sage, dass es so doll nicht war. Aber sie ist nicht gut. Sie hätte besser sein können. Weil es sich so hingezogen hatte, weil alles so schrecklich lange dauerte. Und dann lagen die Aufnahmen bis 1977 fast zwei Jahre im Schrank. I was so disillusioned. Kein Manager, kein Agent. So once it finally did happen, I was like, wow. You know, it's like you play really great one night in a club, and the next night you don't play so good, and the next night's the night Mick Jagger comes to see you play. You see what I'm saying? I knew I could do better than that. Es sei gewesen, meint er, wie wenn man in einem Club spiele und man spiele richtig gut, und einen Abend später, man sei nicht so in Form, komme Mick Jagger und wolle dich sehen. Kurze Zeit später jedoch hatte er sein Attribut weg, der Satan der Slide-Gitarre. I remember that. Hank Carter, our sax player, pointed that out to me one time. Hank Carter, der Saxophonist, hatte ihm damals davon erzählt. Well, I think they don't mean it in a religious way, or I'm a Satan worshipper. I think they meant it like I play like the devil himself or something like that. Dieses Attribut war natürlich nicht in religiösem Sinne gemeint. Er war kein satanischer Krieger. It was meant to be good, right? Es war also eine Art Lob gemeint. One morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my baby down. I shot her down and I went to bed. 44 beneath my head. Woke up next morning and I grabbed that gun. Well, I took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the high joints, taking the pill. And walked the sheriff from Cherokee Hill. Well, Lily, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, you better read it to me. I shot her down cause she made me slow. I thought it was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They threw me on a freight train and hauled me back. Had no friend for to go my bail. They stuck my dried up carcass in that county jail. Back into that district court. Into the courtroom my trial began. For I was judged by 12 honest men. Yes, as the jury started walking out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. Well, I shouted, Lordy, Lordy, please have mercy on me. The judge, he smiled when he picked up his pen. 99 years in the San Quentin pen. 99 years underneath that ground. And I can't forget the day I shot that bad bitch down. Of all you hotheads, listen unto me. Say all that was. Sein Ruf als Stilist hob ihn schnell auf eine Stufe mit Johnny Winter und Rory Gallagher. Well, Johnny Winter is a friend of mine. He's I'd say like a good friend. Johnny Winter, mein Thurgood, ist zu einem Freund geworden, zu einem guten Freund. Er wird meiner Meinung nach der Erste in den USA gewesen sein, der ein Slide-Gitarren-Blues-Boogie basierend auf Blues-Rock-Ding gemacht hat und einen Vertrag bei einer großen Firma damit bekommen hat. Zu der Zeit, als Jimi Hendrix kam, aber Winter hat einen riesigen Vertrag bei Columbia bekommen. Wir waren stolz auf ihn und sagten uns, er hat es geschafft. Er ist in der Oberliga der Schallplattenindustrie. It was like he made it. He got to the big leagues of the record industry. Winter wurde zu etwas Sagenhaftem in dieser Zeit. Ein Mann, der in Austin, Texas lebte, ein Blues-Gitarrist, der einen Schritt nach vorne gemacht hatte, in die Rockwelt. Rory Gallagher, ich erinnere mich an ihn noch aus seiner Zeit bei Taste, den habe ich nie spielen gesehen, aber ich habe ihn allerdings mal getroffen. Auf beide war ich nie bedacht, aber ich hatte die gehört, die sie gehört hatten. Went on to the next biggest thing, which was going into a major label and into the rock world. Roy Gallagher, on the other hand, I remember him from a band I believe was called Taste. Mm-hmm. Yeah, and he's more or less I've never seen him play. I never met the gentleman. I met two of the guys in his band, and he's more or less in a bag like I am. Although I've never really studied Johnny Winter, Roy Gallagher at all, but I studied the people that they studied. So wird es gewesen sein. Das zweite Album von Thurgood und den Destroyers, Move It On Over, verkaufte sich 500.000 Mal. Das Erstaunliche daran war, dass sie erstens bei einem sogenannten Independent-Label, das zudem noch ein Bluegrass-Label war, unter Vertrag waren. Rounder hatte noch nie so viele Platten abgesetzt. Und am allererstaunlichsten war das, weil es die Platte nur über den Katalog gab, also nur über Mail-Order und manchmal aus dem Kofferraum irgendeines Autos. Ein Wunder, wirklich. Diese Platte mochte ich, die war gut aufgenommen. Ich meine, Rounder ist eine kleine Firma mit wenig Geld. Sie hatten zum Beispiel kein Geld, einen richtigen Produzenten einzustellen. Das geschah erst ein paar Platten später. Wäre schön gewesen, wir hätten früher solche Möglichkeiten gehabt. Aber diesen Appeal hätte es dann nicht gehabt. Dieses primitive, billige, diesen wenig teuren Klang. Vielleicht war das Teil des Charmes dieser Platte. Cheap or inexpensive sound that we produced. Maybe that was part of the charm of it. Der Sound war tatsächlich charming. Well, maybe that's what was part of the deal. I've been your good thing, baby. I've just been a good thing for you. But I won't no more. I'm a devil, and baby, you are an innocent saint. But baby, I know different. Oh, darling, I know you ain't. I've been your good thing, baby. I've just been a good thing for you, darling. But I won't be your good thing no more. Or you. Wie gehabt, Cover. Und einige Cover deshalb, weil sie keine eigenen Songs hatten. Die bekanntesten spielen sie immer, heute Abend auch. The Sky is Crying, Move It On Over, One Bourbon, One Scotch, One Beer, Who Do You Love, Bo Diddley und Quicksilver Messenger Service. They did Who Do You Love, What Do You Love, Why Do You Love, When Do You Love. They did a whole side of it. Did you ever see that record? It's a whole side of it? That's wild. Die hätten sogar Who Do You Love, What Do You Love, Why Do You Love, When Do You Love gemacht. Eine ganze Plattenseite voll. Thorogood machte auch den, weil er einen weiteren Song brauchte. Diesen Titel, den schon jeder gemacht hatte. Die Doors, John Hammond und die Woolies machten Who Do You Love. Again, the only reason we did it was we needed another song. And we had never did it live. We just fooled around with it. And lo and behold, Everybody's done Who Do You Love. The Doors did Who Do You Love. John Hammond did Who Do You Love. The Woolies did Who Do You Love. Und Tom Rush, Bob Seger, Brownsville, Towns Van Zandt, The Blues Project, Ronnie Hawkins und Jesus and Mary Chain. Was war bloß dran an diesem Song? It's like a state rock staple, like an old warhorse that we just popped in there. Walk 47 miles of barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. Paying a house on the roadside. It's a minute of rattlesnake hide. Brand new chain to mama built on top, and that's a minute of human skull. Come on, take a little walk with me, honey, and tell me who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took a man by my hand. She said, Lonesome George, you know I understand. Who do you love? Who do you love? Around the town, I use a rattlesnake whip. Take it to the baby, don't you give me no liver. Snakes can choose a baby, put them on your feet. Dann waren sie immer auf Tournee. No, not always. We would do like a 6-week run. Nein, nicht immer. 6 Wochen Tournee, dann 2 Monate Pause, dann 7 Wochen. Es schien so, als seien wir ständig unterwegs gewesen. Wir hätten unsere Intensität jedoch nie aufrechterhalten können, wenn dem tatsächlich so gewesen wäre. Dann wären wir heute tot oder in Rente. We wanted to pace ourselves over the years. You hear what I'm saying? Klar. I understand now why there is divorce and why there are drugs. And I'm serious when I say that. I'm not advising to do that sort of thing. Er versteht jetzt, warum es Scheidungen und Drogen gibt. Zu beiden möchte er nicht raten. I understand now why television sets get thrown out the window. Und warum manchmal Fernseher durch Fenster fliegen, weiß er inzwischen ebenfalls. Stress. Especially if you become successful. That's even harder. You know, it's easy to be a flop. Once your business succeeds, then you have to really pay attention to it, to keep it alive. Wenn man dann zudem erfolgreich sei, wäre es noch härter. Es ist einfach, wenn man ein Flop ist. Aber wenn das Geschäft größer wird, sollte man darauf achten, um es am Leben zu erhalten. Tat er. 1981, zig Shows mit den Rolling Stones. They're a real well-rounded organization. Die Organisation rund um die Welt. They're more than a legend, they are an institution. Well, they are my favorite band when I was a kid. In 1965, that was the band I fell in love with, and I wanted to be like them, do that. So for me to get involved with them, I begged for that job. They just didn't come knocking on my door. Mehr als dass sie eine Legende sind, sind sie eine Institution. Aber seine Favoriten seit 1965. Und außerdem hatte er um diese Möglichkeit gefragt. Sie seien kaum an seine Tür gekommen. Bill Graham, der verstorbene Impresario, hatte dafür gesorgt. Bill Graham was nice enough to give us an opportunity, and we expanded on that. Andererseits, wenn wir uns vergegenwärtigen, wer so alles im Vorprogramm der Rolling Stones gespielt hat, Peter Maffay, Bub. Um auf Thorogood zurückzukommen, der hatte endlich einen Hit. Thank you. Uli and the Hand Jive. Geschrieben von ihm, wo denken Sie hin, Johnny Otis. Clapton already did it, though. He had already done that. Clapton hat ihn auch gemacht, meinte er. Ja, als Reggae. Eric Clapton, I've run into him a couple times. He is a sweet man. But he must think I must be the most oddball guy in the world, because we've done Willie and the Hand Jive after him. Sky's Crying after him, Steady Rolling Man after him, and I didn't know that he had done all these things prior to that. So when he saw me play live, I said, "Where's this kid coming from?" Irgendwann traf er auch den, und Thorogood erinnert sich, dass Clapton wahrscheinlich annahm, er, Thorogood, sei der überspannteste, sonderlichste Kerl, den es gäbe. Denn Thorogood hatte William the Hand Jive gemacht, nach ihm, nach Clapton, The Sky's Crying, nach ihm, und Steady Rolling Man, nach ihm. Und Thorogood hatte nicht einmal gewusst, dass Clapton all diese Songs bereits gespielt hatte, und Clapton sagte, wo kommt der denn her? Eine Platte, die Thorogood machte, hieß Born to be Bad. I just thought it was a cool title. I thought it was, sounds like the title of a rock and roll song. So kann man das sehen. Ein Song hieß Get a Haircut and a Real Job, und gemeint war explizit das, was uns unsere Väter früher erzählt haben. Lass dir die Haare schneiden und such dir einen ordentlichen Beruf. Und als Thorogood so erzählte, kam er auf Bob Dylan. Von dem hat er nämlich auch einen Song gemacht. Vielleicht der schönste Thorogood-Song, ganz sanft. Thank you. Again, that's something I would like to do over again. I think I could do better than that. Kann man nicht besser machen. Und wenn er diesen Song nicht gemacht hätte, hätte er womöglich nie die Gelegenheit gehabt, Bob Dylan und Johnny Cash zu treffen, beide zusammen an einem Abend. Doing that song got me the opportunity to meet Johnny Cash and Bob Dylan. At the same time, it's the same night. So if I had never done that song, I would have never got that opportunity. Das Lied vom gesuchten Mann, vom Gesetz gesucht, von Frauen, von deren eifersüchtigen Ehemännern sowieso und selber auf der Suche nach einem sicheren Ort. Wanted Man. Wanted man in California, wanted man in Ohio, wanted man in Kansas City, wanted man in Buffalo, wanted man in Oklahoma, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. Well, I might be in Colorado or Georgia by the sea, working for some man who may not know who I might be. Yeah, and if you see me coming and you know who I am, don't you breathe it to nobody, 'cause you know I'm on the land. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this Texas town. And I've had all that I've wanted of a lot of things I've had. Well, and a lot more than I've needed of some things that turned out bad. Sidetracked in El Paso, stopped to get myself a map. I went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Then I went to sleep in Shreveport, woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in Albuquerque, wanted man in Baton Rouge, wanted man in Tallahassee, wanted man in Syracuse. And there's somebody sent to grab me anywhere that I might be. Wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me. Wanted man in California, wanted man in Ohio, wanted man in Kansas City, wanted man in Buffalo, wanted man in Oklahoma, wanted man in old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you might see this wanted man. Im Madison Square Garden in New York war Thorogood auf die beiden getroffen, anlässlich Dylans 30-jährigen Schallplattenvertragsjubiläums. So ungefähr sei es ihm ergangen. He's a strange man, you know, it's odd, the things... Ein komischer Mann, seltsam, was er alles mitbekommt, denn er sagte mir, dass er mich live gesehen hatte, und ich sagte, es ist genug, dass er mit mir redet, er muss mir nicht auch noch Komplimente machen. It's enough that you're talking to me, let alone you're complimenting me. So, yeah, I guess it had something to do with that. That there's no artist in the world that if someone covers your tune, even if you've done as many as Dylan or the Beatles, they're going to check you out. Yeah. They're going to find out about it, and they're going to listen to it somewhere along the line. Nobody's that cool or that aloof that they're going to say, oh, they did my song, I'm going to listen. Mm-hmm. Well, I was trying to do a... Ich wollte den Song so, solo. Es ist das Statement eines Einzelnen. Solitary statement. Although Billy overdubbed a little stand-up bass on it, I wanted it to sound like a drifter. I didn't want it to sound like a band. Es sollte klingen wie das Lied eines Vagabunden, nicht wie das Lied einer Band. Irgendwie lief es immer ganz gut, obwohl er nie so viele Platten bzw. CDs gemacht hat. Bis heute nur 13. Why, how use the word only? Warum das Wort nur? Naja, weil man ihm eine jedes Jahr zutraut. Not this one, not this guy. Nein, nicht ich. Diese Möglichkeiten habe ich nicht. Als wir anfingen, war das möglich. Da hatten wir 30 Songs. Aber von Jahr zu Jahr wird es schwieriger, neues Material zu bekommen, neues Zeug. Eine alle zwei Jahre ist eine gute Bilanz. Was ist Rock'n'Roll für ihn heute? Dasselbe wie dem. Pure and simple, and I love to play it. I'm working at trying to play it as best I can. I'd like to play better tonight than I played two nights ago. So it means the same to me now that it always did. Probably always will. Und seine Einstellung, meint er, wird sich wohl auch nie ändern. You tell me, if you have a room with 30 ladies in that room, and these people are between the ages of 25 and 45, you put a writer in that room, you put an actor in that room, put an athlete in that room and you put a rock and roll star in that room. Wenn du in einem Raum 30 Damen hast im Alter zwischen 25 und 45 und dann tust du einen Schriftsteller, einen Schauspieler, einen Sportler und einen Rock and Roll Star in den Raum. Who are the girls going to go talk to? Mit wem werden sich die Mädchen unterhalten? Vielleicht mit dem Rock and Roll Star? Yeah, you got that right. Ursula Andress said she was going to make a movie with Elvis Presley. And they said, what do you think about that? And you know what she said? She said, ooh, a hip swinging lover with a guitar. So. Wo doch selbst der Präsident in diesem Land Rock and Roll Star werden wollte. That's the name of the game, baby. And I am in it. An Politik, wie sein Präsident ja dann doch irgendwie, war Thorogood nie interessiert. Er mag sowas eigentlich gar nicht. Seine letzte CD erschien vor wenigen Wochen, Half a Boy, Half a Man. Von ihm? Mm-mm. Nick Lowe. Andere Songwriter, Willie Dixon, Dave Bartholomew, Solomon Burke, Chuck Berry, Jagger Richards, es rockt. Will you tell me that you're leaving? Tonight But tonight I have a heart ache. Ausgerechnet der Song Not Tonight, I Have a Heartache ist einer von ihm. Er hat eben diverse Interessen. Yeah, that's true, that's true. Many interests, not many talents. Ein Talent hat er schon, Gitarre spielen. Er lebt an der Westküste, verheiratet, ein Kleinkind. Sein Bruder war in West Palm Beach dabei, seine Mutter und sein Vater auch. Sie leben in Florida. Der Vater, über 70, hinten auf der Bühne, guckt skeptisch. Sie erinnern sich. Get a haircut and a real job. Nach dem Auftritt im Hotel, alle um einen Tisch herum, one Bourbon, one Scotch, one Beer, draußen wartet der Tourbus. Thorogood macht seine Jacke auf und holt ein Foto seiner Tochter hervor und sagt, das ist es eigentlich, um was es geht. Zerstören wollten die Destroyers nie etwas. Aber was mag er damals von seinem Land gehalten haben, um seine Band die Zerstörer zu nennen? Bis kurz vor unserem ersten Auftritt hatten wir keinen Namen. Der Auftritt sollte in einer oben ohne Bar sein. Eine andere Band hatte abgesagt. Ich rief an und sagte, wir können das machen. Wann? Morgen Nacht. Der Kerl fragte, und wie ist der Name der Band? Es passt ja auch. Mink DeVille ist für ihn übrigens der, der Bruce Springsteen gerne sein möchte. In den Hauptnachrichten fragen sie am nächsten Abend auf CBS, ob Cubanismo, eine 14-köpfige Band aus, wie der Name schon sagt, Kuba, auf dem Sunfest in West Palm Beach auftreten solle. Sie fragen genauer gesagt sogar, ob es zweckdienlich bzw. passend sei. 67% der sich an der Umfrage Beteiligenden sind der Ansicht ja. Erstaunliches Amerika. Und die übliche Erwartung eines Florida-Reisenden bzw. das daraus resultierende Florida-Vorurteil? Sie haben tatsächlich alle kurze Hosen an. As long as I have you. Sie hörten Rock etc. von Knut Benzner.